Abschnitt 4 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Buch, Die Massenseele. Zweites Kapitel, Gefühlsleben und Sittlichkeit der Massen. Nach dieser ganz allgemeinen Aufzeigung der Hauptmerkmale der Massen haben wir nun das Detail der Merkmale zu untersuchen. Man wird sehen, unter den Sondereigenschaften der Massen gibt es solche wie die Impulsivität, Reizbarkeit, die Unfähigkeit zum logischen Denken, der Mangel an Urteil, kritischem Geist, die Übertreibung der Gefühle und andere, die sich ebenso bei Wesen von niederer Entwicklungshöhe wie bei Frauen, wilden Kindern finden. Aber ich streife diese Analogie nur leicht, denn ihre Ausführung würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Auch wäre sie für die mit der Psychologie der primitiven Vertrauten unnötig und ohne rechte Überzeugungskraft für jene, die in ihr nicht bewandert sind. Ich führe nun nach der Reihe die verschiedenen Merkmale vor, die sich bei der Mehrzahl der Massen beobachten lassen. Paragraph 1. Impulsivität, Wandelbarkeit und Reizbarkeit der Massen. Wie wir bei der Untersuchung ihrer fundamentalen Charakterzüge sagten, wird die Masse beinahe ausschließlich vom Unbewussten geleitet. Ihre Handlungen stehen viel öfter unter dem Einfluss des Rückenmarks als unter dem des Gehirns. Insofern nähert sie sich den ganz primitiven Wesen. Die vollzogenen Handlungen können ihrer Ausführung nach vollkommen sein, aber da das Gehirn sie nicht lenkt, so handelt das Individuum nach zufälligen Reizen. Eine Masse ist der Spielball aller äußeren Reize und reflektiert deren unaufhörlichen Wechsel. Sie ist daher eine Sklavin der empfangenen Impulse. Das isolierte Individuum kann ja denselben Reizen wie die Masse unterliegen. Da aber ihm sein Gehirn die Unzuträglichkeiten des Nachgebens zeigt, so hält es ihn in Stand. Physiologisch lässt sich dies dahin ausdrücken, dass das isolierte Individuum die Fähigkeit zur Beherrschung seiner Reflexe besitzt, die Masse aber nicht. Diese mannigfachen Impulse, denen die Massen gehorchen, können je nach den Reizen edel oder grausam, heroischer oder feiger Art sein, aber stets werden sie so gebieterisch sein, dass nicht das Persönliche, ja nicht einmal das Interesse der Selbsterhaltung zur Geltung kommt. Da die für eine Masse wirksamen Reize sehr variieren und ihnen die Massen allezeit gehorchen, so sind die letzteren natürlich äußerst wandelbar. Daher sehen wir sie auch im Augenblicke von der blutigsten Grausamkeit zum absolutesten Heldentum oder Edelmut übergehen. Die Masse wird sehr leicht zum Henker, ebenso leicht aber auch zum Märtyrer. Aus ihrem Herzen flossen die Ströme Blutes, die der Sieg jeglichen Glaubens erforderte. Man braucht nicht zu den Heldenzeitaltern zurückzugehen, um zu sehen, wessen in dieser Hinsicht die Massen fähig sind. Sie schonen in einem Aufstande niemals ihr Leben. Und erst vor wenigen Jahren hätte ein plötzlich populär gewordener General, wenn er es verlangt hätte, leicht 100.000 Menschen gefunden, die bereit waren, sich für seine Sache töten zu lassen. Bei den Massen ist also nichts vorbedacht. Sie können nach und nach die ganze Skala der entgegengesetzten Gefühle durchlaufen, stets aber werden sie unter dem Einfluss der momentanen Reize stehen. Sie gleichen den Blättern, die der Sturm emporhebt, nach allen Richtungen verstreut und wieder fallen lässt. Beim Studium gewisser revolutionärer Massen werden wir für die Wandelbarkeit ihrer Gefühle einige Beispiele geben. Diese Wandelbarkeit der Massen macht, dass sie schwer zu regieren sind, insbesondere wenn ein Teil der öffentlichen Gewalt in ihre Hände gefallen ist. Würden die Erfordernisse des Alltagslebens nicht eine Art unsichtbarer Leitung der Dinge darstellen, dann könnten die Demokratien nicht bestehen. Wollen die Massen die Dinge frenetisch, so wollen sie sie nicht für lange. Sie sind ebenso unfähig zu einem Dauerwillen wie zum Denken. Die Masse ist nicht bloß impulsiv und wandelbar. Gleich dem Wilden gestattet sie nicht, dass sich etwas zwischen ihrem Begehren und der Verwirklichung dieser Begierde einschiebt. Das versteht sie umso weniger, als ihre Menge ihr das Gefühl unwiderstehlicher Macht gewährt. Für das Individuum in der Masse schwindet der Begriff des Unmöglichen. Das isolierte Individuum fühlt wohl, es könne nicht allein einen Palast einäschern, einen Laden plündern, und es wird, wenn der Versuchung ausgesetzt, dieser leicht widerstehen. Als Massenglied hat es das Massenbewusstsein der Anzahl und es genügt die Suggestion der Vorstellungen von Mord und Plünderung, damit es der Versuchung unverzüglich nachgibt. Ein unerwartetes Hindernis wird in Raserei gebrochen werden. Erlaubte der menschliche Organismus die Ständigkeit der Wut, so könnte man die Wut als den normalen Zustand der gehemmten Masse bezeichnen. Die Reizbarkeit, Impulsivität und Wandelbarkeit der Massen sowie das gesamte Gefühlsleben des Volkes, mit dem wir es zu tun haben werden, wird stets durch die fundamentalen Rasseneigenschaften modifiziert, welche den festen Boden bilden, auf dem alle unsere Gefühle keimen. Alle Massen sind stets reizbar und impulsiv, aber in den mannigfachsten Abstufungen. Der Unterschied zwischen einer lateinischen und einer angelsächsischen Masse zum Beispiel ist auffallend. Die jüngsten Ereignisse unserer Geschichte beleuchten dies lebhaft. Es hat im Jahre 1870 die Veröffentlichung eines einfachen Telegramms mit dem Berichte von einer einem Botschafter angeblich zugefügten Beleidigung genügt, einen Wutausbruch zu entfachen, dem ein furchtbarer Krieg unmittelbar entsprungen ist. Einige Jahre später erzeugte die telegrafische Anzeige einer unbedeutenden Schlappe bei Langson einen neuen Ausbruch, der den sofortigen Sturz der Regierung herbeiführte. Zu gleicher Zeit erregte die viel schwerere Niederlage einer englischen Expedition bei Khartoum in England nur eine sehr schwache Bewegung und kein Ministerium viel. Überall sind die Massen weibisch, die weibischsten aber sind die lateinischen Massen. Wer sich auf sie stützt, kann sehr hoch und sehr schnell steigen, aber in steter Nähe des tarpeischen Felsens und mit der Gewissheit, eines Tages von diesem hinuntergestürzt zu werden. Paragraph 2. Suggestibilität und Leichtgläubigkeit der Massen. Gelegentlich der Definition der Masse erwähnten wir als einen ihrer allgemeinen Charakterzüge eine übermäßige Suggestibilität, und wir zeigten, wie ansteckend eine Suggestion in einer Menschenansammlung ist. Dadurch erklärt sich die blitzschnelle Orientierung der Gefühle in einer bestimmten Richtung. So neutral man sich die Masse auch vorstellt, sie befindet sich meist in jenem, die Suggestion erleichternden Zustande, aufmerksamste Erwartung. Die erste sich äußernde Suggestion teilt sich durch Ansteckung allen Gehirnen mit und allzugleich stellt sich die Orientierung ein. Wie bei allen suggestionierten Wesen hat die Vorstellung, welche das Gehirn eingenommen hat, die Tendenz, in Handlung überzugehen. Ob es sich um die Brandlegung in einem Palaste oder um einen Ergebenheitsakt handelt, die Masse ist mit gleicher Leichtigkeit dazu zu haben. Alles hängt von der Art des Anreizes ab, nicht mehr wie beim isolierten Individuum von den Beziehungen zwischen der suggerierten Handlung und der Summe von Vernunft, die deren Verwirklichung sich widersetzen kann. So kann denn die Masse, stets an den Grenzen des Unbewussten umherirrend, allen Suggestionen leicht nachkommend, im Besitze der Gefühlsheftigkeit, die allen den Einflüssen der Vernunft nicht zugänglichen Wesen eigen ist, alles kritischen Geistes bar, nur von einer extremen Leichtgläubigkeit sein. Für sie existiert das Unwahrscheinliche nicht. Dies muss man in Erinnerung behalten, um die Leichtigkeit zu begreifen, mit der die unwahrscheinlichsten Legenden und Berichte zustande kommen und sich verbreiten. Fußnote: Diejenigen, welche die Belagerung von Paris mitgemacht, sahen viele Fälle dieser Leichtgläubigkeit der Massen gegenüber den unwahrscheinlichsten Dingen. Ein Kerzenlicht in einem höheren Stockwerk galt sofort als ein den Belagerern gegebenes Zeichen, so klar es doch nach wenigen Augenblicken der Überlegung wird, dass es jenem unmöglich war, aus einer Entfernung von mehreren Meilen den Schein dieser Kerze wahrzunehmen. Ende der Fußnote. Die Schöpfung von Legenden, die mit solcher Leichtigkeit in den Massen zirkulieren, ist nicht bloß durch eine vollkommene Leichtgläubigkeit verursacht, sondern auch durch die gewaltigen Entstellungen, welche die Ereignisse in der Fantasie der Menschenansammlungen erfahren. Das einfachste Ereignis wird, von der Masse erblickt, bald zu einem umgeformten Ereignis. Die Masse denkt in Bildern, die nach ihrer Entstehung von selbst eine Reihe anderer Bilder ohne logischen Zusammenhang mit den ersteren auslösen. Diesen Zustand verstehen wir leicht, wenn wir an die sonderbaren Vorstellungsfolgen denken, die in uns zuweilen ein Erlebnis hervorruft. Die Vernunft lehrt uns das Unzusammenhängende dieser Bilder, aber die Masse bemerkt es nicht. Was ihre entstellende Fantasie dem wirklichen Ereignis hinzufügt, wird sie mit diesem vermengen. Die Masse scheidet nicht das Subjektive vom Objektiven. Sie betrachtet die in ihrem Bewusstsein auftauchenden Bilder, die sehr oft mit der beobachteten Tatsache nur eine entfernte Ähnlichkeit besitzen, als real. Die Entstellungen, welche eine Masse einem Ereignis, dessen Zeuge sie ist, zuteil werden lässt, sollten, scheint es, unzähliger und verschiedener Art sein, da die Individuen, welche die Masse zusammensetzen, von sehr verschiedenem Naturell sind. So ist es aber nicht. Infolge der Ansteckung sind die Entstellungen bei allen Individuen von gleicher Art und Richtung. Die erste Entstellung, die ein Glied der Gesamtheit erfasst hat, ist der Kern der ansteckenden Suggestion. Bevor der heilige Georg auf den Mauern von Jerusalem allen Kreuzfahrern erschien, war er sicher erst nur von einem der Anwesenden bemerkt worden. Vermöge der Suggestion und der Ansteckung wurde das von einem einzigen gemeldete Wunder sofort von allen aufgenommen. Solche Art ist stets der Mechanismus dieser in der Geschichte so häufigen Kollektivhalluzinationen, die alle klassischen Merkmale der Authentizität zu haben scheinen, da es sich hier um Erscheinungen handelt, welche von Tausenden von Personen konstatiert werden. Zur Bekämpfung des Vorgebrachten darf man nicht die geistigen Qualitäten der Individuen, aus denen die Masse besteht, ins Treffen führen, denn diese Qualitäten sind bedeutungslos. In dem Momente, da sie zu einer Masse gehören, sind der Ungebildete und der Gelehrte zur Beobachtung gleichermaßen unfähig. Diese Behauptung kann paradox erscheinen. Zu ihrer gründlichen Darlegung gehörte die Vorführung einer großen Zahl historischer Tatsachen, und es würden mehrere Bände dazu nicht genügen. Da ich aber doch den Leser nicht unter dem Eindrucke unbewiesener Behauptungen lassen möchte, so will ich ihm aus der Zahl möglicher Beispiele einige auf gut Glück herausgegriffene vorführen. Folgender Fall gehört zu den typischsten, weil er zu den Kollektivassoziationen gehört, die unter einer aus den verschiedenartigsten, unwissendsten und gebildetsten Individuen bestehenden Masse vorkamen. Es wird so nebenher von dem Schiffsleutnant Julien Félix in seinem Buche über die Meeresströmungen berichtet und ist auch in die Revue Scientifique aufgenommen worden. Die Fregatte La Belle Paul kreuzte zur See, um die Korvette Le Berco, von der sie durch einen heftigen Orkan getrennt worden war, wiederzufinden. Es war am hellen, lichten Tage. Plötzlich signalisiert die Wache ein entmastetes Schiff. Die Mannschaft richtet ihre Blicke auf die signalisierte Stelle und alle, Offiziere wie Matrosen, bemerken deutlich ein mit Menschen beladenes Floß, welches von Booten, auf denen Notflaggen flatterten, bugsiert wurde. Das war aber nur eine Kollektivhalluzination. Admiral Desfossés ließ ein Boot bemannen, um den Schiffbrüchigen Hilfe zu leisten. Bei der Annäherung sahen die im Boot befindlichen Matrosen und Offiziere, Zitat, Massen von Menschen sich hin und her bewegen, die Hände ausstrecken und vernahmen den dumpfen und verworrenen Lärm einer großen Anzahl von Stimmen, Zitat Ende. Als das Boot angekommen war, stand man vor nichts als vor einigen mit Blättern bedeckten Baumästen, welche von der benachbarten Küste sich losgerissen hatten. Vor einer so greifbaren Evidenz schwindet die Halluzination. Bei diesem Beispiel sieht man klar, wie der Mechanismus der Kollektivhalluzination sich in der von uns dargelegten Weise abspielt. Auf der einen Seite eine im Zustande erwartungsvoller Aufmerksamkeit befindliche Masse, auf der anderen eine von der Wache, welche ein entmastetes Fahrzeug auf dem Meere signalisiert, ausgehende Suggestion, die durch Ansteckung von allen Anwesenden, Offizieren wie Matrosen, angenommen wurde. Damit die Fähigkeit des richtigen Sehens dessen, was sich vor ihr ereignet, aufgehoben und die wirklichen Tatsachen durch von ihnen abweichende Halluzinationen ersetzt werden, braucht eine Masse nicht zahlreich zu sein. Die Vereinigung beliebiger Individuen macht eine Masse aus. Mögen sie selbst hervorragende Gelehrte sein, so nehmen sie insgesamt in allem, was außerhalb ihres Faches ist, alle Massenmerkmale an. Das Beobachtungsvermögen und der kritische Geist eines jeden von ihnen schwindet sofort. Ein findiger Psychologe, Davey, liefert uns dafür ein recht interessantes Beispiel, welches vor kurzem in den Annales des Sciences Psychiques mitgeteilt wurde und verdient, hier berichtet zu werden. Davey berief eine Versammlung ausgezeichneter Beobachter ein, unter ihnen den hervorragenden englischen Forscher Welles, und führte ihnen, nachdem er sie die Gegenstände untersuchen und beliebig versiegeln hatte lassen, alle klassischen Phänomene des Spiritismus, Materialisation von Geistern, Schiefertafelschrift und so weiter vor. Nachdem er hierauf von diesen ausgezeichneten Beobachtern schriftliche Berichte erhalten hatte, in welchen erklärt wurde, die beobachteten Erscheinungen seien nur auf übernatürlichem Wege möglich gewesen, enthüllte er ihnen, dass dieselben das Produkt sehr einfacher Kniffe waren. Bei diesem Experimente Davies, schrieb der Verfasser des Berichtes, Zitat, ist das Erstaunliche nicht das Wunder der Kunststücke als solcher, sondern die außerordentliche Schwäche der Berichte, welche die uneingeweihten Zeugen derselben darüber abgeben. Die Zeugen können zahlreiche und bestimmte, dabei völlig irrige Berichte liefern, deren Ergebnis aber ist, dass, wenn man ihre Schilderungen als exakt ansieht, die geschilderten Erscheinungen durch Betrug nicht zu erklären sind. Die von Davy ersonnenen Methoden waren so einfach, dass man sich über die Kühnheit, mit der er sie anwandte, wundert. Er besaß aber eine solche Macht über den Massengeist, dass er diesem das, was er nicht sah, als gesehen aufzudringen vermochte. Zitat Ende. Es ist dies die Macht des Hypnotisators über den Hypnotisierten. Sieht man aber, wie diese Macht gegenüber ausgewählten Geistern, die vorher zur Vorsicht verhalten waren, zur Geltung kommt, dann begreift man, in welchem Maße die gewöhnlichen Massen sich leicht täuschen lassen. Analoger Beispiele gibt es Legion. Zur Zeit, da ich diese Zeilen niederschreibe, sind die Zeitungen voll von der Geschichte von zwei kleinen ertrunkenen Mädchen, die aus der Seine gezogen wurden. Diese Kinder wurden zuerst in bestimmtester Weise von einem Dutzend Zeugen agnostiziert. Die Angaben waren alle so übereinstimmend, dass dem Untersuchungsrichter nicht der leiseste Zweifel blieb. Er ließ den Totenschein ausfertigen. In dem Augenblicke aber, wo man zur Beerdigung sich anschickte, entdeckte man durch Zufall, dass die vermeintlichen Opfer noch völlig am Leben waren und kaum eine entfernte Ähnlichkeit mit den ertrunkenen Kleinen besaßen. Wie in mehreren von den früher angeführten Beispielen hatte die Behauptung des ersten Zeugen, der das Opfer einer Illusion war, zur Suggestionierung der anderen genügt. In solchen Fällen ist der Ausgangspunkt der Suggestion stets die bei einem Individuum durch mehr oder weniger rege Reminiszenzen erzeugte Illusion, sodann die Ansteckung durch Mitteilung dieser primären Illusion. Ist der erste Beobachter sehr erregbar, so genügt es oft, dass der Leichnam, den er zu erkennen glaubt, abgesehen von aller wirklichen Ähnlichkeit, irgendwelche Besonderheit, etwa eine Narbe oder ein Bekleidungsmerkmal darbietet, wodurch die Vorstellung einer anderen Person ausgelöst werden kann. Diese Vorstellung kann dann zum Kern einer Art Kristallisation werden, welche die Sphäre des Intellekts ergreift und allen kritischen Geist lähmt. Der Beobachter sieht dann nicht mehr die Sache selbst, sondern das in seiner Seele aufgetauchte Bild. Auf diese Weise erklären sich die urtümlichen Agnostizierungen von Kinderleichen durch deren eigene Mütter, wie in dem folgenden, schon alten, aber neulich von den Zeitungen aufgefrischten Fall, bei dem man genau die beiden Arten der Suggestion sich abspielen sieht, deren Mechanismus ich soeben aufgezeigt habe. Zitat: Das Kind ward von einem anderen Kinde erkannt, das sich irrte. Die Reihe der unrichtigen Agnostizierungen lief nun ab, und man sah da etwas sehr Merkwürdiges. Am Tage nach der Agnostizierung der Leiche durch einen Schüler schrie eine Frau auf, »Ach, es ist mein Kind!« Man führte sie zur Leiche, sie nimmt ihren Kleider in Augenschein und konstatiert eine Narbe an der Stirn. »Gewiss«, sagt sie, »es ist mein armer Sohn, der seit dem letzten Tage des Juli abgängig gewesen. Man wird ihn mir entführt und getötet haben.« Die Frau war Hausbesorgerin in der Rue de Four und hieß Chavandré. Man ließ ihren Schwager kommen und dieser sagte ohne Zögern, »Das ist der kleine Philibert.« Mehrere Bewohner der Straße erkannten in dem Kinde von La Villette Philibert Chavandré, ganz abgesehen von dessen Schullehrer, für den die Denkmünze bestimmend war. Nun, Nachbarn, Schwager, Lehrer und Mutter hatten sich geirrt. 6 Wochen später ward die Identität des Kindes festgestellt. Es war ein Knabe aus Bordeaux, der dort getötet und nach Paris gebracht worden war. Zitat Ende. Fußnote: Eclair vom 21. April 1895, Ende der Fußnote. Wie man sieht, finden diese Erkennungen meist bei Frauen und Kindern, also bei den am meisten erregbaren Wesen statt. Sie zeigen zugleich, welchen Wert solche Zeugnisse bei Gericht haben können. Besonders Kinderaussagen sollten niemals in Anspruch genommen werden. Die Richter wiederholen wie einen Gemeinplatz dieses Alter lüge nicht. Besäßen Sie eine etwas tiefere psychologische Bildung, so wüssten Sie, dass ganz im Gegenteil in diesem Alter stets gelogen wird. Gewiss ist hier die Lüge harmlos. Sie bleibt aber nichtsdestoweniger eine Lüge. Besser würde die Verurteilung eines Angeklagten, wie so oft geschehen, nach Kopf oder Schrift als nach dem Zeugnis eines Kindes erfolgen. Um aber zu den von den Massen gemachten Beobachtungen zurückzukehren, so kommen wir zu dem Schlusse, dass die Kollektivbeobachtungen die verfehltesten sind, die es gibt, und es sie meist nur die Illusion eines Individuums, die durch Ansteckung die anderen suggestioniert haben, darstellen. Die Tatsachen, welche dartun, dass man gegenüber der Zeugenschaft der Masse das größte Misstrauen hegen muss, lassen sich ins Unendliche vervielfachen. Tausende von Menschen wohnten der berühmten Kavallerieattacke bei Sedan bei, und doch weiß man angesichts der widersprechendsten Aussage nicht, von wem sie kommandiert wurde. Der englische General Wolseley hat in einem neuen Buche den Beweis erbracht, dass man bis jetzt betreffs der wichtigsten Ereignisse der Schlacht bei Waterloo, die doch hunderte von Zeugen beglaubigt hatten, die größten Irrtümer begangen hat. Fußnote: Wissen wir auch nur von einer einzigen Schlacht, wie sie sich wirklich abgespielt hat? Ich zweifle sehr. Wir kennen Sieger und Besiegte, aber wohl nichts weiter. Was de Harcourt über die Schlacht bei Solferino, die er mitgemacht und gesehen hat, berichtet, gilt für alle Schlachten. Zitat: Die Generäle, in Klammern natürlich durch hunderte von Zeugnissen unterrichtet, geben ihre offiziellen Berichte ab. Die mit der Verbreitung des Orders betrauten Offiziere modifizieren diese Dokumente und redigieren den definitiven Plan. Der Generalstabschef bestreitet und erneuert ihn. Man bringt ihn zum Feldmarschall, welcher »total verfehlt« ausruft und eine neue Redaktion vornimmt. Von dem alten Bericht bleibt fast nichts stehen. Zitat Ende. De Harcourt erzielt dies als Beweis der Unmöglichkeit betreffs des greifbarsten, am besten beobachteten Ereignisses, die Wahrheit zu konstatieren. Ende der Fußnote. Tatsachen solcher Art zeigen uns, welchen Wert die Zeugenschaft der Massen hat. Die Lehrbücher der Logik zählen die Einstimmigkeit zahlreicher Zeugen zur Kategorie der sichersten Beweise, die man zur Erhärtung einer Tatsache erbringen kann. Aber die Psychologie der Massen lehrt die Verbesserungsbedürftigkeit der logischen Lehrbücher bezüglich dieses Punktes. Die zweifelhaftesten Ereignisse sind sicherlich diejenigen, welche von der größten Anzahl von Personen beobachtet wurden. Erklären, ein Gegenstand sei von Tausenden von Zeugen zugleich konstatiert worden, heißt zumeist erklären, dass das wirkliche Ereignis von dem empfangenen Berichte erheblich abweicht. Es folgt aus dem Vorstehenden klipp und klar, dass die Geschichtswerke als reine Fantasiegebilde zu betrachten sind. Es sind darin fantastische Berichte schlecht beobachteter Ereignisse, nebst auf gut Glück vorgebrachten Erklärungen. Gips verschmieren ist nützlicher als die Zeit mit der Abfassung solcher Bücher vergeuden. Hätte uns die Vergangenheit nicht ihre Literaturdenkmäler, ihre Kunst und Bauwerke hinterlassen, wir wüssten nicht das geringste Wahre von ihr. Kennen wir nur ein einziges wahres Wort betreffs des Lebens der großen Männer, die in der Menschheit eine hervorragende Rolle gespielt haben, wie Herkules, Buddha, Jesus oder Mohammed? Höchstwahrscheinlich nicht. Im Grunde hat übrigens ihr Leben recht wenig Interesse für uns. Was wir kennenlernen wollen, das sind die großen Männer, wie die Volkslegende sie gestaltet hat. Es sind die sagenhaften Heroen, nicht die wirklichen Helden, die auf die Massenseele Eindruck gemacht haben. Leider sind die Legenden, auch wenn sie in Büchern fixiert sind, nicht von Dauer. Die Fantasie der Massen formt sie je nach den Zeiten und den Rassen um. Vom grausamen Jehova der Bibel bis zum Gott der Liebe, der heiligen Therese, ist ein großer Schritt, und der in China verehrte Buddha hat mit dem in Indien angebeteten keinerlei Züge mehr gemein. Es bedarf nicht des Dahinfließens von Jahrhunderten, damit die Heroenlegende in der Fantasie der Massen sich umbildet. Diese Umbildung erfolgt oft innerhalb weniger Jahre. Wir haben in unseren Tagen gesehen, wie die Legende eines der größten Helden der Geschichte sich in weniger als 50 Jahren wiederholt umgeändert hat. Unter den Bourbonen wurde Napoleon zu einer Art menschenfreundlicher und liberaler, idyllischer Persönlichkeit, zu einem Freunde der Niedrigen, die, um mit den Dichtern zu sprechen, sein Andenken in ihrer Hütte für lange Zeit bewahren mussten. 30 Jahre später war der gutmütige Held zu einem grausamen Despoten geworden, der, nachdem er Macht und Freiheit usurpiert, 3 Millionen Menschen bloß zur Befriedigung seines Ehrgeizes umkommen ließ. Gegenwärtig wohnen wir einer neuen Umformung der Legende bei. Nach einigen Dutzend Jahrhunderten werden angesichts dieser sich widersprechenden Berichte die künftigen Forscher vielleicht an der Existenz des Helden zweifeln, wie sie vielfach die Existenz Buddhas bezweifeln, und werden dann in ihm nur einen Sonnenmythos oder eine Entwicklung der Herkules-Sage erblicken. Zweifellos werden sie sich ob dieser Ungewissheit leicht trösten. Denn da sie eine bessere psychologische Erkenntnis der Massen als heutzutage haben werden, so werden sie wissen, dass die Geschichte nur Mythen zu verewigen vermag. Paragraph 3. Überschwang und Einfachheit der Massengefühle. Alle von der Masse geäußerten Gefühle, gute und schlechte, haben 2 Eigenschaften. Sie sind sehr einfach und sehr übertrieben. In dieser, wie in so vielen anderen Beziehungen, nähert sich das der Masse angehörende Individuum den primitiven Wesen. Der Gefühlsnuancen nicht fähig, sieht es die Dinge nur im Groben und kennt nicht die Übergänge. In der Masse wird die Übertreibung der Gefühle noch dadurch verstärkt, dass, da ein zur Äußerung gelangtes Gefühl sich durch Suggestion und Ansteckung sehr rasch ausbreitet, die sichtliche Anerkennung, die es erfährt, seine Intensität erheblich steigert. Die Einfachheit und Übertreibung der Gefühle der Massen sind der Grund dafür, dass diese weder Zweifel noch Ungewissheit kennen. Sie gehen, gleich den Frommen, sofort bis zum Äußersten. Der ausgesprochene Verdacht wendet sich sogleich in undiskutierbare Gewissheit. Ein Keim von Antipathie oder Missbilligung, der bei dem isolierten Individuum nicht zur Reife käme, wird beim Massenglied sofort zu wildem Hasse. Die Heftigkeit der Massengefühle wird, besonders bei den heterogenen Massen, auch durch das Fehlen jeder Verantwortlichkeit gesteigert. Die Sicherheit der Straflosigkeit, die mit der Größe der Masse zunimmt, sowie das Bewusstsein einer durch die Menge bedingten beträchtlichen momentanen Gewalt ermöglichen der Gesamtheit Gefühle und Handlungen, die für das isolierte Individuum unmöglich sind. In der Masse fehlt den Dummen, Ungebildeten und Neidischen das Gefühl ihrer Nichtigkeit und Ohnmacht. An dessen Stelle tritt das Bewusstsein einer brutalen, zwar vorübergehenden, aber ungeheuren Kraft. Unglücklicherweise bezieht sich bei den Massen die Übertreibung oft auf schlechte Gefühle, atavistische Rückstände der Instinkte des Urmenschen, die durch die Furcht vor Strafe beim isolierten und verantwortlichen Individuum gezügelt werden. Daher sind die Massen so leicht zu argen Ausschreitungen zu verleiten. Nicht als ob die Massen, wenn sie geschickt suggestioniert würden, dass Heroismus, der Ergebenheit und sehr hoher Tugenden unfähig wären, sie sind es sogar in höherem Maße als das isolierte Individuum. Wir werden bald Gelegenheit haben, auf diesen Punkt beim Studium der Massenmoral zurückzukommen. In ihrem Fühlen überschwänglich wird die Masse nur durch übermäßige Empfindungen erregt. Der Redner, der sie hinreißen will, darf mit starken Ausdrücken Missbrauch treiben. Übertreiben, bekräftigen, wiederholen und niemals einen logischen Beweis versuchen, sind die den Rednern in Volksversammlungen wohlbekannten Argumentationsweisen. Die gleiche Übertreibung verlangt die Masse von ihren Helden. Die Eigenschaften und Tugenden dieser müssen stets vergrößert werden. Es ist richtig bemerkt worden, dass die Masse im Theater von dem Helden des Dramas einen Mut, eine Sittlichkeit und Tugend verlangt, wie sie im Leben niemals vorkommen. Treffend hat man von der besonderen Optik des Theaters gesprochen. Sie existiert zweifellos, aber ihre Gesetze haben nichts mit dem richtigen Urteil und der Logik zu tun. Die Kunst, zur Masse zu sprechen, ist gewiss untergeordnete Art, erfordert jedoch ganz besondere Fähigkeiten. Bei der Lektüre gewisser Stücke kann man sich oft den Erfolg derselben nicht erklären. Sehr oft sind die Theaterdirektoren, die diese Stücke erhalten, selbst über den Erfolg sehr im Ungewissen, denn um bestimmt urteilen zu können, müssten sie sich in eine Masse verwandeln können. Fußnote. Dadurch erklärt es sich, wieso Theaterstücke, die alle Direktoren zurückwiesen, oft außerordentliche Erfolge bei der Aufführung erzielen. Der Erfolg des kopäischen Stückes Pour le Courant, welches 10 Jahre lang von den Direktoren der Theater ersten Ranges trotz des Namens des Autors abgelehnt worden war, ist bekannt. Charles Tante, ein von allen Theatern abgelehntes und auf Kosten eines Börsenmaklers aufgeführtes Stück, hat in Frankreich 200, in England über 1000 Aufführungen erlebt. Ohne die oben gebotene Erklärung der Unmöglichkeit, dass die Theaterdirektoren sich gleichzeitig an die Stelle der Masse versetzen, wären solche Urteilsentgleisungen seitens kompetenter und an der Vermeidung so grober Fehler interessierter Individuen unbegreiflich. Es ist das ein Thema, das ich hier nicht ausführen kann, das aber ein genaues Studium verdient. Ende der Fußnote. Hier müssten wir auch, könnten wir uns in die Sache vertiefen, den Einfluss der Rasse dartun. Das Drama, das in dem einen Lande die Masse begeistert, hat oft in einem anderen keinen oder nur einen achtungs- und konventionellen Erfolg, weil es die Hebel nicht spielen lässt, die das neue Publikum zu bewegen vermöchten. Ich brauche nicht besonders zu betonen, dass die Übertreibung bei den Massen nur auf die Gefühle, in keiner Weise aber auf den Intellekt sich erstreckt. Ich zeigte bereits, dass durch die bloße Zugehörigkeit des Individuums zur Masse das intellektuelle Niveau desselben sich sofort beträchtlich senkt. Dies hat Tarde in seinen Untersuchungen über die Verbrechen der Massen festgestellt. Nur auf dem Gebiete des Gefühlslebens also können die Massen sehr hoch steigen und im Gegenteil sehr heruntersinken. Paragraph 4. Unduldsamkeit, Autoritätsglauben, Konservatismus der Massen. Die Massen kennen nur einfache und extreme Gefühle. Die ihnen suggerierten Meinungen, Ideen und Glaubenssätze werden daher von ihnen nur en bloc angenommen oder verworfen und als absolute Wahrheiten oder ebensolche absoluten Irrtümer betrachtet. So verhält es sich stets mit den auf dem Wege der Suggestion nicht durch Nachdenken erworbenen Überzeugungen. Man weiß, wie intolerant die religiösen Dogmen sind und welche despotische Herrschaft sie über die Geister ausüben. Da die Masse betreffs des Wahren oder Falschen nicht im Zweifel ist und zugleich das klare Bewusstsein ihrer Kraft besitzt, so ist sie ebenso intolerant als autoritätsgläubig. Das Individuum vermag Widerspruch und Diskussion zu vertragen, niemals aber die Masse. In den öffentlichen Versammlungen wird der leiseste Widerspruch seitens eines Redners sofort mit Wutgebrüll und groben Schmähungen beantwortet, an die sich, wenn der Redner fortfährt, leicht Tätlichkeiten und Vertreibung des Redners schließen. Ohne die einschüchternde Gegenwart der Sicherheitsbehörde würde man den Widersprecher häufig niedermachen. Autoritätsglauben und Intoleranz sind allen Arten der Masse gemein, weisen aber verschiedene Grade auf. Und hier kommt wieder der Grundbegriff der Rasse, die alles Fühlen und Denken der Menschen beherrscht, zur Geltung. Die Autoritätssucht und die Intoleranz sind in besonders hohem Maße bei den lateinischen Massen ausgebildet, so sehr, dass sie jenes bei den Angelsachsen so mächtige Gefühl der individuellen Unabhängigkeit völlig vernichtet haben. Die lateinischen Massen haben nur Empfindung für die kollektive Unabhängigkeit der Sekte, der sie angehören. Und es ist für diese Unabhängigkeit das Bedürfnis charakteristisch, sofort und gewaltsam alle Andersgläubigen ihrem eigenen Glauben zu gewinnen. Bei den lateinischen Völkern konnten sich von der Inquisition angefangen die Jakobiner aller Zeiten niemals zu einem anderen Freiheitsbegriff aufschwingen. Autoritätsglauben und Intoleranz sind für die Massen äußerst klare Gefühle, die sie leicht erfassen und ebenso leicht annehmen als betätigen, sobald man sie ihnen einflößt. Die Massen respektieren völlig die Kraft und werden durch Güte, die für sie nur eine Art von Schwäche bedeutet, nur mäßig beeinflusst. Niemals galten ihre Sympathien den gütigen Herren, sondern den Tyrannen, von denen sie kraftvoll zertreten wurden. Ihnen haben sie alle Zeit die größten Statuen errichtet. Wenn sie den gestürzten Despoten gern mit Füßen treten, so geschieht das deshalb, weil dieser nach Einbüßung seiner Macht in die Kategorie des Schwachen eintritt, die man verachtet, weil man sie nicht fürchtet. Der Typus des von den Massen verehrten Helden wird stets den Cäsaren-Charakter aufweisen. Sein Helmbusch verführt sie, seine Autorität imponiert ihnen und sein Schwert schüchtert sie ein. Stets zur Auflehnung gegen eine schwache Autorität bereit, beugt sich die Masse knechtisch vor einer starken Autorität. Hat die Kraft der Autorität etwas Schwankendes, so geht die stets ihren extremen Gefühlen folgende Massen abwechselnd von der Anarchie zur Sklaverei, von der Sklaverei zur Anarchie über. Übrigens hieße es, die Psychologie der Massen recht missverstehen, wollte man an die Vorherrschaft ihrer revolutionären Triebe glauben. Nur ihre Gewalttaten sind es, die uns darüber täuschen. Ihr Drang zu Revolten und Zerstörungstaten hält niemals lange an. Die Massen werden zu sehr vom Unbewussten geleitet und sind demnach dem Einfluss uralter Vererbung zu sehr ausgesetzt, als dass sie nicht äußerst konservativ sein müssten. Sich selbst überlassen, werden sie ihrer Zügellosigkeit bald müde und steuern instinktiv der Knechtschaft zu. Die stolzesten und schroffsten unter den Jakobinern waren es, die Bonaparte, als er die Freiheiten unterdrückte und seine eiserne Hand schwer fühlen ließ, auf das Entschiedenste zustimmten. Die Geschichte, insbesondere die der Revolutionen, ist schwer zu verstehen, wenn man sich über die im Grunde konservativen Instinkte der Massen nicht im Klaren ist. Sie wollen zwar die Namen ihrer Institutionen gern ändern, und zu diesem Zwecke führen sie zuweilen gewaltige Revolutionen durch, aber der Kern dieser Institutionen ist zu sehr der Ausdruck der erblichen Bedürfnisse der Rasse, als dass sie nicht immer wiederkehren müssten. Die unaufhörliche Wandelbarkeit der Massen erstreckt sich nur auf ganz äußerliche Dinge. In Wahrheit besitzen sie ebenso ursprüngliche Instinkte konservativer Art wie alle primitiven Wesen. Ihre fetischistische Ehrfurcht vor der Tradition ist absolut. Ihr unbewusster Abscheu vor allen Neuerungen, die ihre realen Lebensbedingungen zu ändern vermöchten, wurzelt sehr tief. Hätten die Demokratien die Macht, über die sie heute verfügen, in der Epoche der Erfindung der mechanischen Webstühle, der Dampfmaschine, der Eisenbahnen besessen, so wäre die Realisation dieser Erfindungen unmöglich oder nur auf Kosten zahlreicher Revolutionen und Metzeleien möglich gewesen. Es trifft sich glücklich für den Kulturfortschritt, dass die Macht der Massen erst dann zu blühen begann, als die großen Entdeckungen der Wissenschaft und der Industrie bereits da waren. Paragraph 5. Sittlichkeit der Massen. Verstehen wir unter Sittlichkeit, in Klammern Moralität, die Beachtung gewisser sozialen Konventionen und die beständige Unterdrückung der egoistischen Impulse, dann liegt es auf der Hand, dass die Massen zu impulsiv und wandelbar sind, um der Sittlichkeit fähig zu sein. Befassen wir aber unter dem Begriff der Sittlichkeit das momentane Auftreten gewisser Eigenschaften wie Entsagung, Ergebenheit, Uninteressiertheit, Selbstaufopferung, Rechtsgefühl, dann können wir im Gegenteil sagen, die Massen sind oft eines sehr hohen Maßes von Sittlichkeit fähig. Die wenigen Psychologen, die sich mit dem Studium der Massen abgegeben haben, betrachteten sie nur im Hinblick auf ihre verbrecherischen Handlungen. Und da sie die Häufigkeit dieser Handlungen gewahrten, so betrachteten sie die Massen als auf einem sehr niedrigen Sittlichkeitsniveau stehend. Gewiss ist es oft so. Warum aber? Einfach deshalb, weil die Instinkte zerstörerischer Wildheit Überbleibsel der Urzeit sind, die im Innern eines jeden von uns schlummern. Das isolierte Individuum könnte in seinem Leben diese Instinkte nur mit Gefahr befriedigen, während dessen Absorption durch eine unverantwortliche Masse, die ihm Straflosigkeit sichert, die völlige Freiheit der Instinktbefriedigung gewährt. Da wir diese Zerstörungstriebe gewöhnlich nicht gegenüber unseren Mitmenschen betätigen können, so beschränken wir uns auf deren Ausübung den Tieren gegenüber. Aus derselben Quelle entspringen die so verbreitete Jagdleidenschaft und die Grausamkeitsakte der Massen. Die Masse, welche ein wehrloses Opfer langsam zu Tode quält, bekundet eine sehr feige Grausamkeit. Für den Philosophen aber ist diese Grausamkeit in hohem Maße der Jäger verwandt, die dutzendweise zusammenkommen, um das Vergnügen des Anblicks zu genießen, wie ihre Hunde einen unglücklichen Hirschen verfolgen und zerreißen. Wohl ist die Masse zu Mordtaten, Brandstiftung und zu Verbrechen aller Art fähig, aber ebenso auch zu Akten hoher Hingebung, Aufopferung und Uneigennützigkeit, vielmehr sogar als das isolierte Individuum. Wenn man das Ruhm- und Ehrgefühl, das religiöse und patriotische Gefühl anruft, so wirkt man besonders auf das Individuum als Massenglied. Die Geschichte bietet Beispiele, welche dem der Kreuzzüge und der Freiwilligen von 93 analog sind. Nur die Gesamtheiten sind hoher Uneigennützigkeit und Hingebung fähig. Wie viele Massen haben sich für Überzeugungen, Ideen und Wörter, die sie kaum verstanden, heroisch hinschlachten lassen. Die Massen streiken oft mehr, um einer Parole zu gehorchen, als zur Erlangung einer Erhöhung des spärlichen Lohnes, mit dem sie sich begnügen. Während der persönliche Vorteil beim isolierten Individuum so ziemlich die einzige Triebfeder ist, ist er bei den Massen sehr selten vorherrschend. Es ist wahrlich nicht der Eigennutz, was die Massen in so vielen, für ihren Verstand oft zu unbegreiflichen Kriegen leitete, in denen sie sich ebenso leicht niedermetzeln ließen, als die durch den vom Jäger gehandhabten Spiegel hypnotisierten Lerchen. Selbst ausgemachten Schuften verleiht oft das Zusammensein in der Masse für den Augenblick sehr sittliche Grundsätze. Tant zeigt, dass die Menschenschlechter der Septembertage die Brieftaschen und Schmuckstücke, die sie bei ihren Opfern vorfanden und die sie leicht hätten an sich nehmen können, bei den Ausschüssen niederlegten. Die heulende, elende Volksmasse, die in der Revolution vom Jahre 1848 die Tuilerien besetzte, nahm nichts von den Gegenständen, die sie blendeten und von denen ein jeder das Brot für viele Tage bedeutet hätte. Die Versittlichung des Einzelnen durch die Masse ist gewiss keine Konstante, aber doch eine häufig stattfindende Regel. Selbst in Verhältnissen, die viel weniger ernst als die von mir angeführten sind, ist sie zu konstatieren. Wie ich bereits sagte, verlangt im Theater die Masse vom Helden des Dramas übertrieben hohe Tugenden. Und es zeigt die alltägliche Beobachtung, dass eine selbst aus niedrigen Elementen bestehende Zuhörerschaft sich allgemein als sehr prüde erweist. Der liebe Mann von Beruf, der Aushälter, der spottsüchtige Gassenjunge murren oft bei einer etwas gewagten Szene oder einer schlüpfrigen Rede, die doch im Vergleiche mit ihren üblichen Unterhaltungen recht harmlos ist. Frönen also die Massen oft niedrigen Instinkten, so bieten sie oft wieder ein Beispiel hochsittlichen Handelns. Sind Uneigennützigkeit, Entsagung, absolute Hingebung an ein utopisches oder lebensvolles Ideal, sittliche Tugenden, dann kann man sagen, die Massen besitzen diese Tugenden oft in so hohem Maße, wie es bei den weisesten Philosophen selten erreicht worden ist. Gewiss üben sie diese Tugenden unbewusst aus. Aber das tut nichts. Beklagen wir es nicht zu sehr, dass die Massen wesentlich durch das Unbewusste sich leiten lassen, und resonieren wir nicht darüber. Hätten sie zuweilen nachgedacht und ihre augenblicklichen Interessen zu Rate gezogen, vielleicht hätte sich dann keine Zivilisation auf der Oberfläche unseres Planeten entfaltet und die Menschheit wäre ohne Geschichte geblieben. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im November 2024.